Erster, liebe Brüder, mein größter Wunsch und mein Gebet zu Gott ist, dass die Menschen aus Israel gerettet werden. Zweiter, ich kann bezeugen, dass sie sich sehr für Gott einsetzen, aber sie tun es leider ohne die richtige Erkenntnis. Dritter, da sie Gottes Gerechtigkeit nicht verstehen und ihre eigene Gerechtigkeit aufbauen wollen, haben sie sich Gottes Weg nicht untergeordnet. Vierter, Christus ist nämlich das Ende des Gesetzes, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, vor Gott gerecht wird. Fünfter, Mose schreibt über die Gerechtigkeit durch das Gesetz, dass nur derjenige leben wird, der alle Gebote genau erfüllt. Sechster, die Gerechtigkeit aus dem Glauben sagt jedoch, dass man nicht fragen soll, wer in den Himmel steigt, um Christus herabzuholen. Siebter, man soll auch nicht fragen, wer in die Tiefe hinabsteigt, um Christus von den Toten heraufzuholen. Achter, stattdessen sagt sie, dass das Wort ganz nah bei dir ist, nämlich in deinem Mund und in deinem Herzen. Neunter, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und im Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, wirst du gerettet. Zehnter, denn wer von Herzen glaubt, wird gerecht gesprochen, und wer diesen Glauben öffentlich bekennt, wird gerettet. Elfter, in der Heiligen Schrift steht geschrieben, dass niemand enttäuscht wird, der sein Vertrauen ganz auf ihn setzt. Zwölfter, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern, weil derselbe Herr für alle da ist und seine Gnade allen schenkt. Dreizehnter, jeder Mensch, der den Namen des Herrn anruft, wird nämlich gerettet werden. Vierzehnter, wie können sie ihn aber anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben, oder wie sollen sie glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Fünfzehnter, wie können sie die Botschaft hören, wenn niemand sie verkündet, und wie kann jemand predigen, wenn er nicht gesandt wurde? Sechzehnter, aber nicht alle haben die gute Nachricht angenommen, wie Jesaja sagte, Herr, wer hat unserer Botschaft eigentlich geglaubt? 17. Der Glaube entsteht also aus dem Hören der Botschaft, und diese Botschaft wird durch das Wort von Christus verbreitet. 18. Ich frage nun, haben Sie die Botschaft etwa nicht gehört? Doch, Ihre Stimme ist über die ganze Erde und bis ans Ende der Welt gedrungen. 19. Ich frage weiter, hat Israel es nicht verstanden? Schon Mose sagte, dass Gott sie durch ein anderes Volk eifersüchtig machen würde. 20. Jesaja sagt sogar sehr mutig, dass Gott sich von denen finden ließ, die gar nicht nach ihm gesucht oder gefragt hatten. 21. Über Israel sagt er jedoch, dass er den ganzen Tag seine Hände nach einem Volk ausgestreckt hat, das ungehorsam und widerspenstig war.